wishing that I could fly away. Trying to focus on my timeline while these birds tweet away. Anti-social media reject, give a fuck about what they say. My mental logical pretense got me playing. No game, no recess, I ain't playing. Fuck these brothers playing safe. I ain't playing. PC reset, click, click. No, I ain't playing. You ain't fucking with man. But I got a leggy blonde on the hills like. Let's get ruined, let's get high in this bitch. Let's keep it moving behind these closed doors. And mommy knew what I do. She wanna prove it, I'll just say it. My brother told me to take it to church, so I've been praising. Give me one more hit of the holy smoke. See me waving, see me den Sunday Service. In der letzten Stunde gibt es noch Musik von Neon Indian. Roots Maneuver ist dabei, Martin Courtney unter anderem. Und eben hörten wir Blue Daisy. Hinter diesem Projekt verbirgt sich der Sänger, Musiker und Produzent Kwesi Darko, kommt aus Nord-London, hat hier gerade mit Darker Than Blue eine Platte veröffentlicht, die zwischen allen Stühlen steht. Ein bisschen Rap, ein bisschen Jazz, ein bisschen R&B ist mit dabei. Ziemlich spannende Platte, wie ich finde. Daydreaming hörten wir gerade von Blue Daisy, weil wir gerade so ein bisschen bei diesem Sound sind, der mich sehr an King Krule erinnert. Vielleicht so das neue Ding aus England, wer weiß. Hier kommen FTSE vom Album Joyless, ihr Song Celebrities. Reality shows. White teeth and black souls. There are millions more who are just like you. You're a Z-lister who no one knows. I wanna be a size zero. I wanna be frozen cold. So scared of getting old, but no amount of money can fill this hole. I ain't doing it cause I love the art. I just want the fame and the money and the cars. I want a little slice of celebrity life. Three holiday homes and a trophy wife. And to live with the stars. Us to get our names in the papers, cause we just wanna be famous. Do whatever it takes us, we just wanna be famous. Wanna work cause I'm lazy, just wanna get on Big Brother, then maybe I can be on the cover of Heat with two models rolling in a drop top Mercedes. And now all of my mates say I'm crazy, say I should just get a job and a lady. But I'm focused, I'm gonna get noticed, and in a year's time I'll be bigger than Jay-Z. Like Kurt Cobain, but not suicidal. Gonna get a drug problem and be an idol. Get fucked up, get filmed growing up. When it hits YouTube it's gonna go viral. Get our names in the papers, cause we just wanna be famous, do whatever it takes us, we just wanna be famous. Celebrities, das war ein Song von FTSE, was immer diese Abkürzung auch heißen mag. Joyless heißt das Debütalbum dieser wirklich spannenden Band aus England, die auch querbeet durch die Genres sich hangelt und ja, denen eigentlich keine Peinlichkeit zuwider ist. Und das ist das Großartige an dieser Platte. Fehlfarben sind eine der ja, NDW-Bands, Neudeutsche Welle. Wahrscheinlich mag keine der Bands das hören, aber das war nun mal damals so. Ende 70er, Anfang 80er aus Düsseldorf und ich glaube Wuppertal kamen sie. Und ja, die Band um Peter Hein hat vor kurzem eine neue Platte veröffentlicht. Über Menschen heißt diese. Und wir hören mal rein. Hier kommen sie mit. So hatten wir uns das nicht vorgestellt. Man konnte kein Telefon verlieren, die musste man an der Leine führen. Geld holte man sich von der Bank als Lohn für Berufe, die jeder fand. Niemand hatte mehr als zwei Eltern, eher weniger, nur nach dem Krieg der Welt ein dreimal Fernsehprogramm. Das war es dann, morgens und nachts war das Testbild dran. Haben. Das wollten wir gar nicht, also raus aus dem Laden. Schmissen alles hin, sahen keinen Sinn. Dachten, wir kriegen es schon irgendwie hin. Man wollte nicht wie jemand anderer sein, wollte sich von allem Alten befreien. Und plötzlich, ohne dass man sich's versah, stand man nackt in der Zukunft, die keine war. Just Fehlfarben haben 1980 mit Monarchie und Alltag eine der wichtigsten, eine der Referenzplatten der deutschsprachigen Popmusik, / Punkmusik veröffentlicht. Jetzt 35 Jahre später sind sie zurück. Über Menschen heißt das neueste Werk, ja. Und so haben wir uns das nicht vorgestellt, der Song gerade eben. Damals war die Technik noch eine andere. Inzwischen hat man Telefone nicht mehr an der Leine. Wo wir gerade schon mal bei deutschsprachiger Musik sind, Popmusik, eine der besten davon, kommt aus der Schweiz. Die Aeronauten, auch eine Band, die schon seit vielen, vielen, vielen Jahren unterwegs ist und vor allen Dingen live immer sehr, sehr gut rüberkommen. Ihr neuestes Album heißt Heinz. Hier kommen sie mit Jeder ist eine Insel, die Aeronauten. Ist eine Insel. Die Aeronauten hörten wir gerade, wie immer, mit großartigen Bläsereinsätzen zwischendrin. Das macht die Band besonders gut und das macht sie auch besonders charmant. Heinz heißt das neueste Album der Band aus der Schweiz. Hier kommt Neon Indian mit The Glitzy Hive. Thank you. The Glitzy Hive hörten wir, einen Song von Neon Indian vom neuesten Album Viga International Night School. Hinter Neon Indian verbirgt sich der Musiker Alan Palano. Der ist geboren in Mexiko, aber aufgewachsen in Texas und hat damals mit Neon Indian so ein bisschen auch diesen Chillwave-Sound mitgeprägt. Da gab es so 4-5 Bands, die alle so ein bisschen ähnliche Musik machten, so verwaschenen Lo-Fi-Indie-Pop mit ein bisschen Dance-Einflüssen, der dann so ein bisschen als Chillwave tituliert wurde und das mal so eine Saison lang ganz heiß und ganz hip war in den USA. Vor allen Dingen auch von Pitchfork so ein bisschen getriggert wurde das Ganze. Musikalisch machen eigentlich Neon Indian auf ihrem dritten Album Viga International Night School keine andere Musik als früher, vielleicht ein bisschen besser produziert, vielleicht ein bisschen tanzlastiger, aber immer noch irgendwie zwischen Synthie-Pop, Lo-Fi-Musik und Alternative Dance, das was hier Neon Indian machen auf ihrem neuesten Album. Hier nochmal ihr Song Dear Scorpio Magazine. Dear Scorpio Magazine. Komischer Titel und auch komischer Sound hier von Neon Indien. Ich habe da irgendwie auf jeden Fall ein Faible für diese Musik. Das dritte Album der Band aus Texas heißt Viga International Night School und Viga übrigens auch das Solo-Projekt von dem Kopf hinter Neon Indien. Alan Palorno nennt sich Solo, wenn er Musik macht, Viga. Ja, und das hier sozusagen Viga International Night School, das neueste Album von Neon Indien. Chillwave Sound liebt dann irgendwie dann doch immer noch. Roots Maneuver alias Rodney Smith hat gerade eben mit Bleed seine neue Platte veröffentlicht. Ich hatte schon mal die Single davon letzte Woche hier im Programm. Nochmal ein Song hinterher, Roots Maneuver hier zu hören mit I Know Your Face. I just put my hand in. A little blood, a little brain, a little how come. No seatbelt, how to be, how dumb. Fantastic speeds on the runway. Wrong place, wrong time in a long way. Can't breathe, can't see, mind groggy. Lost memories seem so jolly. Split seconds compress my lifetime. Men and machinery hand me a lifeline. I don't want these machines in my bloodstream. Pure steel now floating through my bloodstream. Out for the count, coma to coma. Alien amongst my own persona. The tracking device of real heavy metal types. The tracking device of real heavy metal life. The love of the monster breathes. Mind sweet, holy, the monster face. Your life of trophy, I know your face. Mind sweet, holy, Thank you. den Sunday Service. Das gerade eben war Martin Courtney mit seinem Song Awake. Martin Courtney ist Mitglied bei Real Estate. Real Estate sind eine Band, sind zu dritt aus so einem Vorort von New Jersey. Kommen sie eigentlich zwischen aber nach Brooklyn umgesiedelt, haben schon 3 Platten veröffentlicht. Ja, und Martin Courtney hat jetzt hier mit Many Moons sein Debüt als Solokünstler am Start. Die Platte gerade frisch erschienen, ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. So eine Mischung aus ein bisschen West Coast Pop, ein bisschen englischer Folk dabei. Mit einem Fuß steht er in den 60ern, erinnert aber auch an so alte englische Helden wie Feld zum Beispiel. Also eine Platte, die auf jeden Fall hier und da diverse Referenzen hat und die wirklich sehr schön geworden ist, deshalb hier auch Album der Woche ist beim Sunday Service. Martin Courtney mit Many Moons. Hier nochmal sein Song Photo. Doesn't matter anymore. war Martin Courtney, Photo, ein Song von seinem Solo-Album Many Moons. Er und seine beiden Mitstreiter von Real Estate kommen aus einem Vorort von New Jersey, wo es ganz ruhig zugeht. Und diese Ruhe, diese Entspanntheit kann man auch auf den Alben von Real Estate und auf dem Solo-Album jetzt hier Many Moons von Martin Courtney sehr gut hören. Und ja, die Platte klingt schon so ein bisschen nach dem gut gelaunten Sunshine-Pop, den man auch von Real Estate kennt. Trotzdem hier und da auch ein paar Unterschiede, wie gesagt, mehr 60er-Anleihen. Und ich finde die Songs wirklich sehr gut arrangiert und überproduziert und teilweise wirklich gutes Songwriting. Und die können einigen Real Estate-Alben dann doch schon auch den Schneid abkaufen hier, die neuen Songs von Martin Courtney auf Many Moons. Hier nochmal zu hören, Vestiges. Many moons for it to grow. Martin Courtney war das mit Vestiges von seinem Album Many Moons. Das ist ihr Album der Woche beim Sunday Service. Mehr Infos und mehr Musik dazu, wenn ihr wollt, könnt ihr nachlesen auf der Homepage unter sundayservice.de. Martin Courtney ist ja kleiner Spätzünder, was das Solo-Leben angeht. Seine beiden Mitstreiter bei Real Estate waren da doch um einiges schneller am Start. Alex Bleeker zum Beispiel hat mit The Freaks eine Platte aufgenommen. Dann Matt Mondenile macht mit seiner anderen Band DuckTales seit Jahren schon tolle Platten. Das fünfte Album von DuckTales, St. Catherine, erschien im Sommer. Ich habe den mal rausgekramt für euch. Und hier aufliegen mit dem Song The Laughing Woman. Temporary rooms and your hands are low. Das war der Däne Christian Harting, hat gerade mit Summer of Crush eine neue Platte veröffentlicht. Sein Song hieß Temporary Rooms. Das, liebe Leute, war auch der Sunday's First für heute. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuhören. Den Abschluss machen heute Halma, ein Quartett aus Hamburg, die gerade mit Granular ihre sechste Platte veröffentlicht haben. Sehr ruhig und sehr langgezogen die Songs. Hier kommen sie mit Sediment.